1000 Klettermannen rauten die deutsche Bank aus. Regierungsvertreter, Pyromanen vernichten uns aus ihren Scheißhaus. Macht ihr Fotzen, Huren, Söhne, grinsen krank zu niedrig aus ihrem Scheißhaus. Warum hat uns diese Diebe geschickt? Gottverdammter Christus, die halbe Welt ist gehirngefickt. Tausend Kleptomanen verspielten ganze Staaten. Die hirngeschickten Affenkinder ließen wir uns verarschen. Analysten, Nemo-Wichser treiben es mit Spaß die Spekulanten. Lass sie uns erschießen, diese ätzenden Gewinngaranten. Kapitaner, kleine große Affenschande.